lauwarm. He's always there for the cold and for the hot. Er ist da für die, die kalt und die, die heiß sind. And a lot of us are lukewarm. Viele von uns sind lauwarm. We are neither hot or cold. Weder kalt noch heiß. He says he will spit you out. Und er hat gesagt, er wird dich ausspucken. You know, we have to understand what he meant by saying the hot and the cold, the meaning of both. Wir müssen verstehen, was er damit sagt. Was bedeutet heiß oder kalt? And we are to know what lukewarm also is. Wir müssen auch wissen, was lauwarm bedeutet. Praise the Lord. Hallelujah. In Revelation 3. Let us go back to Revelation 3. Offenbarung 3. Amen. Revelation 3. From 14. Vers 14. Let's read from 13. He said, he that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. 13. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. You know, we all have ears. Wir alle haben Ohren. Jesus is talking about the spiritual ears. Jesus spricht über die geistlichen Ohren. Those that will accept his word. Die, die sein Wort akzeptieren. Those that are hungry of him. Die hungrig sind auf ihn. Those that want him. Die, die ihn and not wollen. Just looking for things. Und nicht nur nach Dingen suchen. You see, he said he that had an ear. You see, everybody has ears. Jeder hat Ohren. But he said, let him hear. Der soll aber hören. What the Spirit said unto the churches, verse 14. 14. And unto the angel of the church of Laodicea, write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know the works that thou art neither cold nor hot. I would that thou cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither hot, cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be either cold or hot. Er möchte, dass wir entweder kalt sind oder heiß. And not lukewarm. Und nicht lauwarm. You know, lukewarm. Lauwarm. You have to understand the meaning of that lukewarm. Du musst die Bedeutung verstehen. The lukewarm, they stand at the gate. Die lauwarmen, die stehen am Tor. They never go inside the house. Sie gehen nicht in das Haus. And they never allow anybody to come in. Sie lassen auch nicht zu, dass Leute the in lukewarm. Das Haus kommen. Die lauwarmen. See, they go to churches. Sie gehen zu Gemeinden. But they are never hungry of the truth. Aber sie sind nicht hungrig nach der Wahrheit. You see, and people see them and call them evil Christ. Aber Leute sehen sie und nennen sie sogar Christus. They call them Jesus people. Denn sie nennen sie Jesus. But are they really Jesus people? Aber sind das wirklich Jesus Leute? Praise the Lord. Hallelujah. Like Jesus said in Matthew 15. Wie Jesus Matthäus 15 he sagt. He said they worship me with their mouth. Mit ihrem Mund beten sie mich an, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Praise the Lord. Hallelujah. He said they worship me with their mouth. Sie beten mich an mit ihrem Mund. You know they call Jesus everywhere. Sie rufen den Namen Jesus. But is that Jesus coming from their heart? Aber kommt Jesus auch aus ihrem Herzen? In verse 16 says, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. Offenbarung 3, Vers 16. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the lukewarm are those that believe they are just satisfied with everything. Die lauwarmen sind die, die einfach glauben, dass sie nicht sterben sind. They don't need Jesus. Mit sich selbst, die brauchen Jesus. They are their own savior. Sind ihr eigener Retter. You see, they believe they can save themselves. Sie glauben, dass sie sich selbst retten you können. You know, I have been here, I've been doing my own thing since, you know, years upon years. I did not need any help from anybody. Ich habe jahrelang ohne Hilfe gelebt und ich brauche keine Hilfe. Look at from verse 17. He said, because thou said, I am rich. And increase with goods, and have need of nothing. Those that are satisfied with themselves. Die zufrieden sind mit sich selbst, sie sagen, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. You know, I'm so clever. And everything just working for me. Alles funktioniert für mich. Anything I want to do, I can do. Alles, was ich machen will, kann ich machen. I have need of nothing. Mir mangelt es an nichts. They believe they are satisfied. Sie glauben, dass sie zufrieden sind, die lauwarmen. Without Jesus, you are never satisfied. Aber ohne Jesus bist du niemals and you can zufrieden. Never be satisfied. Und du kannst auch niemals zufriedengestellt werden. It's only with him you can nur be mit satisfied. Ihm bist du zufrieden. Praise the Lord. Halleluja. And knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Can you see the lukewarm? Bitte die lauwarmen. You see, they are wretched, they are miserable, erbärmlich, they are poor, arm, blind and entblößt. You know, they're really poor. Sind sie wirklich what arm? Is what called poor? Das, was diese Welt arm nennt? No. Nein. But before Christ, they are poor. Aber vor Gott sind sie arm. Are they really blind? They have two eyes. They can see like you. They can aber go to houses. They can go to sehen. Places. You said they can drive their car. But the Bible said they are blind. Aber die Bibel sagt, sie sind blind. Because they cannot see Jesus. Weil sie Jesus nicht sehen can you können. Understand? Praise the Lord. Halleluja. You see, are they really naked? Sind sie wirklich entblößt? They have a lot of clothes. Sie haben viele Kleidung. They have enough money to buy whatever they want to buy. Alles zu kaufen, was you know they have you know them in this Europe, especially. So that's in Europa. Just look at everywhere, new cars, neue Autos, neue Schuhe. You can see them. Jesus said they are naked. But Jesus said they're not. Daddy, thank you. Verse 18, I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire. That thou mayest be rich. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. It is only me you can. It is only through me you are rich. Denn nur durch mich, durch Jesus. Without bist du me reich. You are poor. Ohne Jesus bist du arm. That thou mayest be rich. White raiment. That thou mayest be clothed, and that the shame of the nakedness do not appear, and anoint your eyes with eyesalve, that thou mayest see, so that I will open your eyes. Damit ich deine Augen öffnen kann. So that I can open your eyes. Damit ich deine Augen to see. What you are, what the Lord wants you to see. Damit du das sehen kannst, was der Herr sehen will. Until the Lord open your eyes, you cannot see what erst wenn der he Herr wants you to see. Deine Augen öffnet, kannst du das sehen, was er möchte, dass you du can see things without Jesus. Du kannst Dinge sehen ohne then Jesus. You see things of Satan. Aber es sind teuflische Dinge. You never see things of Christ. Du siehst Dinge von Christus nicht. He needs to open your eyes. Er muss deine Augen öffnen. He said with eyes that thou mayest see. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. He has to anoint that eyes, er muss diese Augen so that you can see salben, him damit du ihn allein sehen kannst. Praise the Lord. Halleluja. As many as I love, I repent shall stand. Be zealous, therefore, and repent. Praise the Lord. Halleluja. The Lord loves repentance so much. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. He said, I want you to repent. Du sei nun eifrig und tu Buße. You know, in Matthew 4:17, when he started the ministry, his ministry, he said, repent for the kingdom of God is at hand. Sagt, tut Buße, das Königreich Gottes repent. Ist nah. He loved that word, repent. Er liebt dieses Wort Buße. Come to me, because I am another kingdom. Kommt zu mir, denn ich bin ein neues Königreich. Get away from the old kingdom. Kommt weg von dem alten Königreich. Get away from this, from Satan's kingdom. Kommt weg vom Another kingdom. Teufels. That is the kingdom of light has come. Das Königreich des Lichts ist gekommen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He wants to always correct us. Möchte uns verbessern. So that we repent. Damit wir Buße tun. You know, for years upon years, we were living in this love of this world. Jahrelang haben wir in der Liebe dieser Welt gelebt. But for some time now, it's just about the love of Christ. Aber jetzt geht es uns um die Liebe von Christus. It's no longer about a mother, about father, about friends, about people. Just like Jesus, you know, before Jesus told the mother that my family, my brethren, they are those that listen to the word of God and obey. You know, before then, they came to call Jesus and he followed them. There was a time he followed them, he followed the natural mother. Es gab eine Zeit, wo followed Mary. Jesus gerufen wurde und er Maria gefolgt ist. But when the time, when it now get to the right time. Weil es zu recht You know, when you now get to the right time, right, so that you will now call, you know, you just allow it to be Christ alone. Und man lässt dann halt zu, dass es nur noch Christus Never ist. Allow the flesh or the body to be on the way. Man lässt dann nicht mehr zu, dass der Körper oder das Fleisch im Weg steht. You know, as Satan goes, you know, God goes through people. Gott geht durch Menschen. And so also is Satan, he goes through people. Ist auch der Teufel, der durch Menschen geht. He will use that body to prevent you from listening to the word of the voice of God. Er wird diesen Körper nutzen und dafür sorgen, dass du nicht auf Gottes Stimme hörst. He will use that body to prevent you from hearing the voice of God. Nicht auch davon abzuhalten, He will use that body Stimme zu hören. To blind you from seeing Christ. Und er wird auch diesen Körper benutzen, um dich von Christus zu blenden. Now see what the world war. We know what they see. Du siehst what dann das, was die Welt sieht. See is what they see today. Genauso wie der Teufel halt den Leuten das zeigt, was er möchte. You know, they see little children, babies. Sie sehen kleine Kinder. They see, you know, they see, there are things that they see today. Es gibt Dinge, die sie erachten. And let us all of us be one. Lasst uns eins sein. And you see the unity of Satan. Die Einheit des Teufels. That is what they see today. Das, was die It is better we are one. We can never sein. Darkness and light can never be one. Aber Dunkelheit und Licht können niemals eins sein. Jesus told the Jews. Jesus hat in John 8. Gesagt, in Johannes 8. He said we are not of the same father. Wir haben nicht den gleichen Vater. No, Abraham is your father. Auch wenn Abraham dein Vater ist, haben wir nicht den gleichen Vater. Praise the Lord. Halleluja. You know he was making a division, separation there. That we are so different. We don't have the same. Your father is the devil. The lie. That there is no truth in him. Das euer Vater ist der Teufel. In ihm ist keine Wahrheit. You know they want us to be one. Sie wollen, dass wir eins sind. I don't want to be one with anybody without Christ. Aber ich will nicht mit jemandem eins sein ohne Christus. I want him to be the center of our being one. Er soll das Zentrum unseres Einsseins. It should be the reason why we are one. Er ist der Grund, weshalb wir eins sind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, Daddy, thank you. We have to understand what lukewarm really means. Wir müssen verstehen, was lauwarm wirklich bedeutet. You are not lukewarm because you sin. Du bist nicht lauwarm, weil du sündigst. You know, Jesus told some people, he said, go and sin no more. Jesus hat zu den Leuten gesagt, geh und sündige nicht mehr. Is that really the meaning of what he wanted them to do? War das wirklich die Bedeutung von that dem, they go and never sin? Von dem, was sie tun sollen, dass sie gehen und nicht mehr sündigen. We have to know that there is no one without sin today. Wir sollten wissen, dass niemand ohne Sünde ist. Who can understand? Praise the Lord. Halleluja. You know there is. He says you violate one, you violate all. Wenn du eins übertreten hast, bist du in allem schuldig. But he told this woman caught in the very act of adultery. You see, he said, go and sin no more. Aber er hat zu dieser Frau, die bei der Unzucht erwischt worden ist, gesagt, dass sie nicht mehr sündigen soll. It's not about sin. Es geht nicht um die Sünde. It's about a relationship with him. Es geht um eine Beziehung mit Jesus go Christus. Go and allow me to occupy you. Lass zu, dass ich in dir Wohnung habe. If you allow me to be in you. Wenn du zulässt, dass ich in dir bin, light is on, darkness ist das Licht an und die Dunkelheit wird verschwinden. Praise the Lord. Halleluja. It's not about sin at all. Es geht nicht um die Sünde. You know what I call sin? I call it mistake. Das, was ich Sünde nenne, nenne ich Fehler. You know, but when you keep on repeating mistake, it is no longer mistake. Wenn du Fehler wiederholst, sind es keine Fehler mehr. You know, when you keep on repeating it and repeating it and repeating it. You know, you just keep on repeating and repeating and repeating. It's no longer mistake. It's now part of your life. Dann ist es ein Teil deines Lebens. Why are you a lukewarm? Wieso bist du lauwarm? Because you take your eyes away from Jesus. Also deine Augen wegnimmst von Jesus. Praise the Lord. Halleluja. In John 15, let us quickly go to John 15. Johannes 14. John 15. Praise the Lord. Johannes 15. From verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. You see the connection between Jesus and the Father. Seht ihr die Verbindung zwischen Jesus und dem Vater? The Son and the Father. Der Sohn und dem Vater. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. He will spoil you out. He will throw you out of his mouth. Er wird dich ausspucken, wenn du keine Frucht bringst. He wants you to bear fruit. Er möchte, dass du Frucht bringst. You know, the fruit is not about house, it's not about cars, it's not about having babies. Häuser haben, Kinder haben und Besitz haben. You know, Satan can also give them babies. Denn der Teufel kann Leuten auch Kinder schenken. He can give them house. Häuser schenken. He can give them money. Geld. He's not talking. The fruit is not about things. Ist nicht über Dinge. The fruit is Galatians 5. Die Frucht ist Galater 5, 22 und 23. God kind of love, God kind Gottes Liebe, of joy. God kind. You see all this fruit will start becoming out. You no longer see the flesh, you see the spirit. Du siehst nicht mehr das Fleisch, sondern den Geist. Just like Jesus said, he said, time is coming. That's his in John 4. He said, time is coming that where you no longer worship God in Jerusalem or anywhere, but you worship him in spirit and in truth. Genauso wie Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ihr nicht mehr auf diesem Berg oder hier diesem anderen Berg anbeten wird, sondern ihn im Geist und in Wahrheit anbeten wird. The Spirit and truth. Who is the Spirit? Wer ist der Geist? He said the word that I speak unto you, their spirit. Er sagt die Worte, die ich zu euch spreche. And who is the truth? Und wer ist die Wahrheit? I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, his die Wahrheit. His word just telling them that it's only through me you can come to the Father. Nur who understand? Mich durch Jesus könnt ihr zum Praise Vater kommen. The Lord. Halleluja. So there's a time coming. Es kommt eine Zeit. That is no longer about Jerusalem. You don't need to travel to Israel. Ihr müsst nicht mehr nach Israel reisen. You don't need to travel to any mountain. Ihr müsst nicht auf irgendeinen Berg klettern. But just know me. Aber einfach go nur through mich erkennen. Me. Allow me to go through you. Zulassen, dass you'll ich durch euch gehe. Dann werdet ihr zum wahrhaftigen Vater kommen. Praise the Lord. Halleluja. Every branch in me that beareth no fruit, verse 2, is taken away, just like he said in Revelation 3. Also wie er in Offenbarung 3 sagt. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie nicht damit sie mehr Frucht bringt. You know, there's no standstill in Christ's kingdom. Es gibt keinen Stillstand im Königreich Gottes. You just du bewegst dich und wächst weiterhin. You know, you say that you go up or you come down. Entweder wächst du oder du wirst kleiner. He said that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Damit sie mehr Frucht bringt. Verse 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. We are not clean through problems. Wir sind nicht rein durch Probleme. He cleans us through his own word. Er reinigt uns durch sein eigenes through Wort. The truth. Durch die Wahrheit. That's how he cleans us. So reinigt Amen. Er uns. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Abide in me, verse 4, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you except your heart. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to be hot. Er möchte, dass wir heiß sind. You see, either cold or hot. Kalt oder heiß. He still loved those that are cold. Er liebt die Leute, die years ago we were cold. Wir waren auch vor Jahren. I thank God that we are so hot for aber ich danke jetzt, dass wir jetzt heiß sind für praise ihn. Praise the Lord. Hallelujah. And we have to know how to be hot for Jesus. Wir sollten wissen, wie wir heiß sind für Jesus. Then in verse 5 it says, I am the vine. You are the branches. He that abided in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. He did not say, without father, you can do nothing. Without mother, you cannot do, you can do nothing. You know, without friends today. You know, without husband, without wife. Without people. Without my children, I can do nothing. He said, without Jesus. Ohne Jesus kannst du nichts tun. Is that not freedom? Das ist Freiheit. That is freedom. Das ist Freiheit. That it is without Jesus you can do nothing. Das ohne Jesus and not without mother that you can do nothing. Und nicht ohne Mutter. Praise the Lord. Hallelujah. Is that a freedom that it is without Jesus you can do nothing. And not without brothers and sisters you can do nothing. Das ist Freiheit, dass du dich eben nicht auf Eltern oder auf Geschwister verlassen musst, sondern nur auf Christus. If it is without people you can do nothing. You will be in bondage wenn forever. Du ohne Leute nichts tun könntest, dann wärst du für immer in Gefangenschaft. You know, if man were God, wenn Menschen Gott wären, there would be nobody today on earth. Wenn niemand mehr auf dieser Erde, sie würden diesen Lebensatem einfach wegnehmen. Die Luft, die wir einatmen, sie kommt vom Herrn. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He did not say, without people we can do nothing. Er hat sich gesagt, ohne Menschen können wir nichts tun. Sondern ohne mich. I don't want anybody to depend on me. Ich will nicht, dass sich jemand auf mich verlässt. Depend on Jesus. Verlass dich auf Jesus. Depend on Jesus. Verlass dich auf Jesus. He is the only one that is a savior. Er ist der Einzige, der He is the only one that will not disappoint you. Er ist der Einzige, der sich enttäuschen wird. If I allow the flesh to come in, I will disappoint you. Wenn ich das Fleisch reinlasse, dann werde ich euch enttäuschen. He says, whoever you yield yourself to, you will be your master. That is immer, what the Bible man says. Sich hingibt, dem ist Meister ist man. Whoever you allow to come in, God is looking for somebody to go to flow through. And so also Satan is looking for somebody to flow through. Gott sucht nach jemanden, durch den er wirken und fließen kann, aber genauso sucht auch der Teufel jemanden, durch den er arbeiten kann. Who we allow that? Wer will das whoever zulassen? You allow to flow through you will flow through. Also das, was du zulässt, wird auch passieren. No matter how high you are. Egal wie groß du you bist. See, you can be a pastor, you can be anything at all, a bishop or no whatever. Oder you know Position that is why haben. Jesus said, without me you can do nothing. Deswegen sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. There is no maturity that when there is a, that you not mature to the extent that without Jesus you can do something. There's nothing like that. Es gibt keinen Punkt, I don't know if you understand. An dem du irgendwann ohne Jesus klarkommst. There is no place like that. Diesen Ort gibt es nicht. It's forever. Für immer sind wir auf Jesus angewiesen. It's like a plane. You know a plane. Es ist wie ein Flugzeug. You know when you are in plane. In einem Flugzeug. You think you are the one flying. Glaubst du bist die Person, die you know how you are to know that you are not the one flying. Aber wisst ihr, wie ihr merkt, dass nicht as the plane fliegt. Is flying up. Wenn das Flugzeug oben ist, steig aus dem Flugzeug aus. Dann wirst du merken, dass nicht du fliegst, sondern das Flugzeug fliegt. Jesus ist das Flugzeug. Jesus ist dieses Flugzeug. That carry you, that is just der dich trägt. Und der fliegt. Once you're out of him, wenn du raus bist aus ihm, ist es vorbei. You become lukewarm. Du wirst lauwarm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Vers 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Exactly what he said in Revelation 3. Genau das, was er in Offenbarung 3 sagt. Johannes 15, 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Will spit you out. Er wird dich ausspucken. If you refuse to remain in him. Wenn du nicht in ihm bleibst. If a man abide not in me, he is cast forth. Forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you don't look, go to that Revelation 3 again and see what Jesus said there. Say, we spit you out if you are lukewarm. Wie lauwarm sind, wenn wir ausgespuckt, wenn wir raus sind aus ihm. Verse 7. Vers 7. If you abide in me, If you are hot, wenn ihr heiß seid, wenn ihr and my word abide in you, you meine shall Worte in euch ask bleiben. What you will, and you shall, and it shall be done. Amen. Amen. Unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly talk about cold. Lass uns über kalt sprechen. He said, if you are not cold or hot, wenn du nicht kalt oder heiß bist, if you are lukewarm, I will spit you out. Werde ich dich ausspucken. Cold. The Lord is still there for those that are cold. Der Herr ist da für die Leute, die kalt sind. Those who believe they need him. Die glauben und wissen, dass sie they might not even have him yet. Sie haben ihn jetzt noch but nicht. They are hungry of him. Sie sind hungrig auf ihn. You see, they are hungry of him. Sie sind hungrig auf ihn. Like that woman. Diese Frau. Like that woman that was caught in the very act of adultery. You know, Jesus never warned the sinners. Die bei der Unzucht erwischt worden ist. Jesus hat die Sünder nicht ermahnt. Er hat sie nicht ermahnt. He never warned the sinners, the prostitute. They called him a friend of prostitute, a friend of sinners. Er wurde ein Freund der Sünder und Prostituierten und Zöllner genannt. He, because he know that those ones they are hungry of him. Weil er wusste, dass es sind Leute, die ihn suchen, die hungrig sind. They never see themselves as their own savior. Die sich selbst nicht als ihre eigene Retter sehen. They never believe they can save themselves. Sie glauben nicht, dass sie sich selbst retten können. That what they do, they can clean them. Dass das, was sie tun, they always see themselves so dirty. Sie sehen sich als unrein. That they need somebody dass that jemanden can brauchen, clean der sie reinigt. Can somebody understand me? Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Romans 5. Römer 5. Romans 5. Romans 5 from verse 1. He said, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. There is peace between God and man. Frieden zwischen Menschen und Gott. Jesus. Durch Jesus Christus. Can you see it? Amen. Romans 5:1. It said there is peace between God and man. Das ist jetzt Frieden zwischen Gott und den Menschen wegen Jesus Christus. Because of our faith on Jesus. In unserem Glauben an Jesus Christus. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Durch unseren Herrn Jesus without, Christus. Without Jesus, there is no peace between God and man. Gibt es keinen Frieden zwischen Gott und Menschen. War. Es ist immer noch Krieg. And that's why you know the war is over. Der Krieg ist vorbei. The coming of Jesus made the war over. Durch das Kommen von Christus ist no der Krieg more war. Vorbei. And the angels they were rejoicing is it not Luke 2? You know, they were rejoicing because there is now peace between God and man. Die Engel haben sich gefreut in Lukas 2, dass es jetzt endlich Frieden gibt zwischen there is settlement between God and man. And not between man and man. Und nicht zwischen Menschen, sondern zwischen Gott und den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why if you cannot make peace with God, you can never make peace with anybody. Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann wirst du auch keinen Frieden mit Menschen haben. You know, we want to make peace with God without the Prince of Peace. That's Jesus. Frieden mit Gott haben ohne Jesus Christus, ohne den Friedensfürst. You cannot make peace with anybody. If you make peace with anybody without Jesus, it's a fake peace. Wenn du Frieden hast mit einem Menschen ohne Jesus Christus, ist es ein falscher Frieden. It's fake. No, we can pretend. Wir können so tun, als ob wir Frieden haben. We can pretend that everything. Wir tun, als ob alles gut ist. Better see Jesus as the Prince of Peace. Aber sehe Jesus als den Friedensfürst. Who get it? Praise the Lord. Halleluja. Verse 2. By whom also we have access by faith into this grace. Everything Jesus came to do for us. Alles, was Jesus für uns getan by hat, faith, it belongs to us. Durch Glauben gehört es uns. Get it. Everything, you see, is dead. Everything he came to to achieve. Alles, was er he came to defeat Satan and his agent. Den Teufel besiegt. Not in that trumpet. By faith. Durch Glauben. His grace belong to us. Gott und seine Gnade. Everything he came for. Alles, was er gekommen ist, gehört uns. All the problem he came to solve now belong Probleme, to die us. All the victory he brought belong to us. Der Sieg, den er gebracht hat, gehört zu uns. By whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also. You know, in tribulation we glory, we glorify God. In Bedrängnis verherrlichen wir Gott. You know, in tribulation is not even punishment for God's children. Ist noch nicht mal, glorify God. Ist noch nicht mal eine Bestrafung für Kinder Gottes, sondern es verherrlicht Gott. He said, but we glory in tribulation. Also knowing that tribulation worketh patience. Wir üben uns auch in der Bedrängnis, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren auch bewirkt. You know, as you know, if you are depending on the Lord for whatever it is. Du verlässt dich auf den Herrn. And the time is going and it's going and it's going. Tribulation upon tribulation. You can see. Even the time can become tribulation to you. Selbst die Zeit kann eine Bedrängnis werden für the dich. The age can be tribulation to you. Dein Alter kann eine Bedrängnis werden für dich. It's a tribulation working. Patience. Praise the Lord. Hallelujah. And patience, experience. And experience, hope. You know, experience. What you experience. Bewährung, das, was wir erfahren. What you experience, it is so hard for somebody to be able to take it away from you. Das, was du erfahren hast, ist für dich ist schwierig, dass dir es jemand wegnimmt. You know, if it is they say you can never get it. Wenn es etwas ist, was einfach weitergesagt oder weitergegeben wird, kannst du es nicht verstehen. And that's why you know my husband's brother that is of deeper life. I was always telling them that. Himself and the word that I know deeper life. I know how I was there. Ich habe meinem Schwager oft gesagt, dass ich kenne diese Denomination von deeper life. My prayer for them is that they repent and come to Jesus. Und ich bete für euch, dass ihr Buße tut und da rauskommt. And leave Abraham and leave Moses alone. Abraham und Mose zurücklassen. The time we are now is the time of Jesus. Endlich zu Jesus Christus kommt. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the time of Abraham, the time of Moses, it's all about what you do for yourself, for people and for God. But now is what Jesus did in der for Zeit us. Von Abraham und Mose geht es immer um das, was du für Leute tust, für dich selbst und für Gott. Aber bei Jesus Christus geht es um das, was er für uns getan hat. You know, I told them, I said, I was there for years. Ich habe gesagt, ich war Jahre. I know what it is to be that in Teil that church. Dieser Gemeinde. Ich I know the message weiß, that is being preached there. Was bedeutet ein Teil davon zu sein? Es sei denn, sie haben Buße getan. If you are the same, just like you are today. It means because you can if I you know tell me your friend, I will tell you who you are. Zeig mir deine Freunde und dann weiß ich. As you are today, I know that they are still the same. Aber so wie man ich kann sehen, dass diese Leute immer noch gleich ticken, weil ich einfach euch sehe. You know what you experience is so difficult for somebody to be able to take it out. Das, was du am eigenen Leib erfahren hast, kann dir niemand wegnehmen. The Lord wants us to experience him. Der Herr will, dass wir ihn erfahren. And not experience problem. Und nicht Probleme. I don't know if, you know, sometimes we experience problem and that problem teaches us something. And sometimes that problem can even kill you. Das Problem kann uns sogar manchmal töten. The Lord wants us to experience him alone. Der Herr will, dass wir ihn alleine erfahren. He wants to be our experience. Amen. Er möchte unsere Erfahrung sein. Praise the Lord. Halleluja. And hope, verse 5. Fünf. Make her not ashamed. Because the love of God is shed abroad in our hearts. By the Holy Ghost, which is given unto us. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Walk with the love of God in our heart. Arbeitet mit der Liebe Gottes in unserem Herzen. With God kind of love. Mit Gottes Liebe. Then verse 6. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. You know, here it said Jesus died for those without God. Jesus ist für die ohne Gott gestorben. He died for those without Jesus. Er ist für die ohne Jesus, für ohne ihn gestorben. You know, how many are without Jesus? Wie viele Leute sind ohne Jesus? It's everybody. Jeder. But he said he died for the ungodly. Er hat gesagt, er ist für die Gottlosen gestorben. The ungodly that believe that they need God. Die glauben, dass sie Gott brauchen. And not those that don't believe they need him. Und nicht die, die glauben, dass sie ihn brauchen. I don't know if you can get it. You know, there are a lot that do not believe they even need him. Viele, die nicht glauben, dass sie ihn brauchen. They might even be going to church. Sie gehen sogar zur Gemeinde. They might even be preaching Jesus. Und predigen Jesus. But they see themselves and never see what Jesus has done for Aber them. Sie sehen sich selbst und ihre Werke und nicht das, was Jesus Christus getan hat. Halleluja. Amen. Amen. You know, verses again, when we were cold. Als wir kalt waren, ist er für uns gestorben. When we were so cold, wir waren so kalt. He died for us. Und er ist für uns gestorben. The cold are those that they don't have him, but they are hungry of him. Kalt sind die, die ihn nicht haben, aber die ihn brauchen. The ungodly, those without God. Die Gottlosen. That believe that they are not their God. Die glauben, dass sie nicht ihr eigener Gott sind. But that they need a savior. Und glauben, dass sie einen Retter Those brauchen. That believe they need a savior. Glauben, dass sie einen Retter brauchen. You know, the Jews, they never believed they need a savior. Die Juden haben nicht geglaubt, dass sie einen Retter brauchen. They see themselves as their savior. Sie haben sich als ihren eigenen Retter gesehen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some will even dare to die. Though we were so cold, auch wenn wir so kalt he died waren, for us. Ist er für uns gestorben. And he was also there for us. Und er war da für he uns. Has been there for us. Und er ist da für uns. You know, even before you even know him. Bevor wir ihn erkannt haben. He has been saving you in different ways. Hat er uns schon errettet und you bewahrt. Know, he has been protecting you in different ways. Hat uns bewahrt auf verschiedene Weise. Even without you even knowing him. Wo du ihn nicht kanntest. You know, if you look at Moses, for example. Mose zum Beispiel. Moses, you know, when Moses was a baby. Als Mose ein Baby war. He was, you know, that king wanted to kill him. Der Pharao wollte ihn töten. The Pharaoh wanted to kill him. And you know, Moses was not even having a relationship with a baby. It was just Und Mose a baby. Hatte keine Beziehung mit Jesus Christus. You know, before you can somebody understand me? Praise the Lord. Hallelujah. You know how many times you are here with just saving you because he know that his will for you is not that you perish, but come to me and have a relationship with me. Aber er weiß, dass sein Wille für dich ist, dass du nicht verloren gehst, sondern gerettet wirst. Praise the Lord. Hallelujah. He was not having a relationship, but he was just a baby. Er hatte keine Beziehung. Doesn't know what relationship er war einfach nur ein Baby, ein Säugling. But the protection of the Lord was upon Aber der Schutz des Herrn war auf ihm. You know how he has been protecting you all the time. Wisst ihr, wie lange er schon beschützt? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He died for those that have been so cold. Er ist für die gestorben, die kalt sind. That they don't know him at all. Die nicht kannten. No relationship with him. Keine Beziehung hatten mit ihm. But he was always there for them. Aber er war immer da für sie. Praise the Lord. Halleluja. Verse 8. But God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more. Being now justified by his blood, we shall be saved from wrath. True. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to John 8. Johannes 8. John 8. John 8 from verse 4. Johannes 8, Vers 4. They say unto him, Sazer, can you help us to read verse 4 and 5? Ja. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch begriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du denn du? You see, Moses followers. Mose Nachfolger. It is now Christ follower. Wir sind jetzt Nachfolger von Jesus. It is now family of Christ and not family of Moses. Es ist die Familie von Jesus Christus, nicht die Familie von Mose. So man, just after, you know, if you're after flesh, you are the family of Moses. Wenn du nach dem Fleisch bist, bist du nach der Familie von Mose. You know, it's not that Moses was wrong. Ich sage nicht, dass Mose falsch war, allem, was er getan hat. Mose ist bei dem Herrn. Er ist mit unserem Gott. He saved. Er ist errettet. You know, what God created, there's always time for everything. Es gibt immer eine Zeit für alles. There was the time of Moses. Es gab die Zeit von Mose. The time of the Father, the time of Moses, the time of the Son, then the time of the Holy Ghost. Die Zeit des Vaters, die Zeit von Mose, die Zeit des Sohnes und die Zeit des Heiligen Geistes. We are to move with God. Wir müssen mit Gott. It's not we don't move with him. We don't want him. We don't want to move with him. Wir dürfen uns nicht. He really wants us to move with him. Querstellen und nicht uns weigern, mit ihm mitzugehen, wenn es heißt, weiterzugehen und ein Kapitel zu beenden. It's true, there was the time of Moses. Stimmt, es gab die Zeit von Mose. But it is over. Aber sie ist jetzt vorbei. There was the time of the prophet. Es gab die Zeit der Propheten. It is over. Sie ist auch vorbei. That's why Jesus said greater than the prophet is here. Deswegen sagt Jesus größer als der Prophet. Because the time we are now is the time of the Holy Ghost. Ist die Zeit des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Halleluja. They said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what said thou? You know, Jesus and Moses. Jesus and Moses. Again, the time of Moses. Die Zeit von Mose ist vorbei. It is now the time of Christ. Es ist jetzt die Zeit von Christus. It is now the time of the Holy Ghost. Zeit des Heiligen Geistes. Jesus said, he said, I did not come to destroy, but to save life. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern Leben zu retten. He said, Moses says, stone such wants to dead. Mose sagt, so eine Person muss gesteinigt werden. Verse 6. This they said, tempting him. You know, people come to tempt God's children. Leute kommen, um Kinder Gottes. People were here, they were still always tempting me. Leute waren hier und haben mich versucht. You see, they tempt me with questions. Sie haben mich mit Fragen versucht. You know, we are not afraid of anything. Wir haben keine Angst. Tell you the truth. Wir sagen die Wahrheit. Just like Jesus here was not even afraid of anything. Jesus, er hatte auch keine Angst vor nichts und niemandem. He said, these they said, tempting him, that they might have an occasion, accuse of him. Okay, Moses said this. What do you say? Are you different from Moses? Bist du anders als Mose? You know, all the pastors, they can preach the same thing. That's their business. Alle Pastoren können das Gleiche predigen. I preach what the Lord gives me to preach. Deren Sache. Ich predige das, was der Herr mir gibt. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you can remember that king, you see, that king, the king of Israel and the other king, you know, that, you know, was, you know, there was, they wanted to inquire of the Lord that, if they had to go to a war, and there was one, they had 400 prophets, and they were all saying the same thing, 400 prophets. But only one was saying something different. In der Bibel, who can remember that? 400 Propheten das Gleiche gesagt haben, aber ein Prophet sich quergestellt hat und etwas anderes prophezeit hat. 400 prophets, they were all speaking the same lie. 400 Propheten haben die gleiche Lüge erzählt. That your message is so different does not make it wrong. Aber nur weil deine Botschaft anders ist, heißt nicht, dass sie falsch ist. Just like this man, Micah, you see? Wie der Prophet Mika. You see? Though his message, his word was different. Seine Botschaft war anders. What he saw was different. So, was er gesagt that they should not go to that war because the king would die. Er hat gesagt, der König soll nicht in diesen Krieg ziehen, weil der König sterben wird. All other 400, they all said, go. Aber die anderen 400 Propheten haben gesagt, go. Der König kann gehen, er kann nichts zustoßen. And this man was the one telling the truth. Aber dieser eine hatte recht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Says, and this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. Oh, daddy, writing on the ground as if he heard them not. That's because he is so different. You know, though Moses said it, that does not mean that should be what I say. Moses hat es gesagt, aber es heißt nicht, dass es auch meine Worte sind. Dude, the other pastor said the same thing. That does not mean I should preach the same thing. Es heißt nicht, dass ich das gleiche. I should allow it to look alike. I don't know if somebody is understanding. Mich anpassen muss. Praise the Lord. Halleluja. Preach what the Holy Spirit gave you to. Predige das, was der Heilige Geist dir gibt. It can be so different. Es kann so anders sein, aber predige trotzdem. Praise the Lord. Halleluja. Look at what Moses said. Schau, was Mose gesagt hat. Are you not going to say the same thing? Wirst du nicht das Gleiche sagen? Or you are going to say something different? Oder wirst du was anderes sagen? I thank God for Jesus. Ich danke Gott für Jesus. That never imitate anybody. Der niemanden imitiert hat. No imitation. Keine Imitation. Praise the Lord. You look at churches today, it's all about imitation. Und vielen Gemeinden werden so Dinge. It's all about imitation. What are they doing? Oh, we'll do the same thing. What are they? Du guckst ständig nach links und nach rechts, um es nachzumachen. Verse 7. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Ah, who is so perfect? So without sin. Any of you that is like me, you know Jesus is without sin. Denn Jesus ist ohne Sünde. Any of you that is like me, soll den ersten Stein werfen. No one. Aber keiner konnte das tun. He is the only one without sin. Er ist der Einzige ohne Sünde. Praise the Lord. Halleluja. And that's why Muhammad cannot be a savior. See, Muhammad kann kein Retter sein. You see, that is why Buddha cannot, they cannot be savior. Sein. Because they are all sinners. Weil es ein Sünder. You see, don't look, don't name them. All this religion. Pope can never be a savior. Der Papst kann kein Retter sein. Because they are sinners. It's only Jesus that is never a sinner. Nur Jesus kann Who can get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And again, he stood down. And wrote on the ground. And they which heard it, being convinced by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Praise the Lord. Hallelujah. Now this woman was so called to Jesus. Auch wenn diese Frau keine Beziehung hatte mit Jesus. But he knows that this woman er wusste, dass diese Frau is hungry hungrig ist. Or something. Sie sucht etwas. He knows that this woman is in need of a savior. Sie braucht einen Retter. He's not looking for a destroyer, but a savior. Sie sucht nicht nach einem Zerstörer, sondern Praise the Lord. He's not looking for a destroyer. Sie sucht nicht nach einem Zerstörer. For a savior. Sie sucht nach einem Retter. I will be there for her. Und er hat gesagt, ich werde da sein. I am there for her. Ich bin da für sie. He has been there for us, even when we were cold. Er war da für uns, auch als wir kalt waren. Praise the Lord. Halleluja. Verse 10. When Jesus had lifted up himself and saw no but the woman, he said unto her, Woman, where are those that accuse us? Have no man condemned thee? You know, those that believe they are better than you. Die, die glauben, dass sie besser sind als du. Those that compare themselves to you. Die sich mit dir vergleichen. Where are they? Wo sind sie? She said, verse 11, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Is there anybody that will not sin? Gibt es jemanden, der nicht mehr sündigen wird? You know, when the Lord revealed this very place to me, yes, als der Herr mir das offenbart hat vor vielen Jahren. That it's not about don't sin, it's about relationship with him. Dass es nicht darum geht, nicht zu sündigen, sondern Beziehung mit ihm. I did not, though I've not heard it from anybody. Ich habe es von niemandem gehört. But I believe it. Ich habe es geglaubt. And I preach it. Ich habe es gepredigt. I thank God for my husband's brother in Benin. Ich danke Gott für den Bruder meines Ehemanns in Nigeria. That said it. That look at what the Lord revealed to him. Der es gesagt hat und gesagt hat, guck mal, was der Herr mir offenbart hat. That the Lord said, go and sin no more does not mean don't go and sin no more. It means a relationship with Jesus. Das geh und sündige nicht I mehr. I just look at him and smile. Hab Beziehung mit Jesus Christus. I said, I've heard this years ago. Ich habe gesagt, ich habe das vor Jahren auch gehört. But I've never heard anybody preach it. Aber ich habe niemanden gehört, der das gepredigt hat. And he was so excited. He was saying it and repeating it and repeating it. Und er war so he said, as he was reading the Bible, the Lord just opened his eyes to see it. That's about relationship with him. Darüber, dass der Heilige Geist mir das auch gezeigt hat. Praise the Lord. Halleluja. It's the same Holy Spirit. Ist der gleiche Heilige Geist. You submit to him. Nur dich ihm hingibst. It's the same everywhere. Es ist der gleiche überall. But if you refuse to submit to him, wenn du dich weigerst, dich ihm somebody, zu geben, something will pretend like the Holy Spirit has come to you. Wird etwas so tun, als ob es der Heilige Geist ist und dir Lügen geben. If you are about yourself, you will hear voices. That is not from wenn es dir über dich selbst geht, wirst du Stimmen hören, aber es wird nicht vom wahren Gott. You will hear voice. Du wirst Stimmen hören. You will hear the lies of Satan. Du wirst die Lügen des Teufels and hören. You will be preaching it. Du wirst das predigen. That is the, it is not the voice of the true God. Es ist nicht die Stimme des wahrhaftigen Gottes. The cold are those without Jesus. Die Kalten sind die ohne Jesus. But they are looking for him. Aber sie suchen nach ihm. You know the lukewarm. Die lauwarm. You know they compare themselves to others. Sie vergleichen sich mit anderen. They stand again at the gate. Sie stehen am Tor. You see, they stand at the door. Sie they never go in and they never allow anybody to go in. Kommen selbst nicht rein und lassen auch Leute nicht rein. You know when they see them today. You know they when they see them today, the religious people. Die religiösen Leute. You know, when you are preaching to people today, they will just say, okay, you are preaching Jesus. They will say, Catholic. That's number one. Zu Leuten prägst, sagen Leute, ach so, du prägst über Jesus. They will ask you, are you Catholic? Bist du katholisch? Oh, they're evangelist. No, they have names. Es gibt ja Namen für diese they stand at the gate. They never go in. They never allow anybody to go in. Sie stehen am Tor und lassen Leute nicht rein. Und kommen selber nicht rein. Und Jesus sagt, er wird sie ausspucken. Luke 18. Lukas 18. Luke 18. Praise the Lord. Halleluja. Luke 18. Let me see what I have there. From verse 10. So you help us to read 10 to 14. 10 bis 14. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ein Räuber, kein Bürschel sein, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zeugen über der Enden. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zollernehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und war kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt sein werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Praise the Lord. Halleluja. Two men went off into the temple to pray. The one a Pharisee and the other publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterer, or even as this publican. I fast twice in a week. Praise the Lord. Hallelujah. That you fast does not make you a child of God. Was du fastest, macht dich nicht zu einem Kind Gottes. You can fast every day. You can fast as you want. Kannst du wie fasten, wie du willst. I fast twice in the week. There is the fasting of the Lord. Es gibt das Fasten des Herrn. The fasting of the Spirit. Das Fasten des Geistes. Which is fast your unbelief, fast your doubt, and fast your fear. Das heißt, dein Unglauben, deine Ängste und deine... There was the old fasting. Deine Sorgen fasten. You know, the old fasting is different from the new fasting. Das alte Fasten ist anders als das neue Fasten. The old was about going without food. Das alte, da haben wir auf Essen verzichtet. It can help you a little bit. You slim down now. Es kann dir helfen, dass du abnimmst und dann so aussiehst wie ich. You now be a belege like me. Dass du dann schmal bist wie ich. Praise the Lord. Halleluja. They cannot take anything from Jesus and give it to you. Was kann nichts von Jesus nehmen und dir übergeben? Because it's over with sacrifice. Weil es vorbei ist mit Opfergaben. It's over with sacrifice. Es ist vorbei mit Opfergaben. Jesus Christ, he was this sacrificial lamb. Jesus war das Opferlamm. The lamb of God that das Lamm Gottes, the sin of the world. Was die Sünden der Welt hinweg. He was killed, you see. He is the sacrifice. He is our sacrifice. Er ist unser Opfer. There is no more sacrifice. Es gibt keine Opfer mehr im Königreich Gottes. All we do is just believe in. Alles was wir tun, ist jetzt ihm. Believe on him. Glauben, ihm vertrauen. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. It's all about you. That you are not the savior. Aber du bist nicht dein Retter. You see, I do this. Ich tue das. Ich tue jenes. But you are not the saving. Aber du bist nicht There's dein Retter. There's not in Christ at all. And the publican standing afar off will not lift up so much as his eyes unto heaven, but spoke upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody come and say, be merciful to me. Jemand kommt und sagt, sei mir gnädig. Just like I talked to Sazed today. Genau wie ich Sazed gesprochen habe heute. Über das, was in Nigeria passiert ist. You know, when somebody say, just come and repent and say, I'm sorry. Even if we keep on repenting and repenting, you still forgive. Kommst und Buße tut, dann vergibst du weiterhin. But this man said here, he said, be merciful to me, a sinner. Verse 14. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We read that Jesus did not spit out that woman. Wir haben gelesen, dass Jesus diese Frau in Johannes 8 nicht ausgespuckt hat. He did not spit her out. Er hat sie nicht ausgespuckt. Though she was cold. Obwohl sie kalt war. Full of sin. Voll von Sünde. That he was still there for her. Aber er war da für sie. Amen. Amen. Also on Sunday we were in that of Martha, Martha. Ach, am Sonntag waren wir bei der Geschichte zwischen Maria und Martha. Mary and Martha. Maria und Martha. Praise the Lord. Halleluja. It is not Jesus plus things. Es ist nicht Jesus, it is Jesus plus Dinge, alone. Sondern Jesus allein. Learn to allow it to be Jesus alone. Lerne zuzulassen, dass es Jesus alleine ist. Learn to allow it to be Jesus alone. Lerne zuzulassen, dass es Jesus alleine ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go there. Luke 10. Lukas 10. Luke 10. Amen. Amen. We read from 38. 38. Allow it to be Jesus alone. Lass zu, dass es Jesus allein ist. If it is not giving you the right result. Auch wenn es dir nicht die richtigen Ergebnisse bringt. If it is not giving you the result you want. Auch wenn es dir nicht die Ergebnisse allow gibt, die du willst. Lass zu, dass es Jesus allein ist. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Now it came to pass. As they went. That he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. You know, Jesus was speaking to them. Jesus hat zu ihnen gesprochen. They both were hearing the word. Sie haben beide das Wort gehört. But one was so close. Aber einer war so nah. But the other was so busy with other things. Die andere also war so beschäftigt so mit anderen Sachen. She was also hearing. Auch wenn sie es gehört hat, was er gesagt hat. No, it's Jesus alone and not Jesus plus things. Aber es ist Jesus allein und nicht Jesus plus plus andere Sachen. But Martha was cumbered about much serving. I came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? You know, if we are not careful, wenn wir nicht aufpassen, religion will lead us. Wird die Religion uns führen. If we are not careful, wenn wir nicht aufpassen, we take our focus away from Christ. Wenn wir unseren Fokus weg von Christus nehmen. Just look at how Jesus, how he was doing things. Schau dir an, wie Jesus Dinge getan hat. All true, you see. You know, to say to a brother and a brother. And, Jesus was not even there. Jesus wollte zwei Brüder nicht miteinander versöhnen. You know, pastors, today we want to settle brothers and brothers, or Pastoren sisters and brothers. Wollen Geschwister versöhnen. No, I want to settle you. Ich will euch versöhnen. But Jesus was not there. Aber Jesus war nicht Teil davon. Put something here and let us go to. Do not look to it. Go to look to. Lukas 12. From verse 13. Vers 13. It says one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You know, religion, we want to do this today. Religion würde das gerne tun, Leute versöhnen, damit das Lob und die Ehre an diese Person geht. You know, they want to settle brothers and sisters, sisters and sisters, you know, mother and the family, they want to settle them. Die wollen Familien versöhnen. That is not the job. Aber es ist nicht die Aufgabe of the pastor. Des Pastors. Today is the job of the pastor in churches. Aber heute ist es die Aufgabe des Pastors in vielen Gemeinden. But we have to look at Jesus. Wir müssen auf Jesus schauen. He was not there because that was not his duty. Das hat ihn nicht interessiert, weil das nicht seine his Aufgabe mercy war. Was there to preach the gospel. Er war da, um das Evangelium zu predigen. And that's why I don't tell people what to do. Deswegen sage ich Leuten nicht, was sie zu tun haben. Ich rede einfach das Evangelium. Es ist deine Entscheidung, ob du in die Hölle gehst. Wherever you choose, I don't care. Egal, für welche Seite du dich entscheidest, es ist deine Aufgabe. Ich habe meine Aufgabe. The Holy Spirit also has his own job. Der Heilige Geist hat seine Aufgabe. My job is to preach the gospel. Meine Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkünden. It or not, it doesn't matter. Ob du das glaubst oder nicht, das ist mir egal. Ich sage oft, ihr müsst mir nicht glauben, lasst zu, dass der Heilige Geist euch einfach leitet. Praise the Lord. Halleluja. He said, come on. He said, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You know, today, pastor will just jump in the middle and say, okay, it's your brother. So just arrange it. No, it's not good. It's your father's property. So you have to divide it. No, but look at what Jesus said. And he said unto him, man, who made me a judge or a divider over you? Heutzutage würde der Pastor dazwischen springen und sagen, ja, ich kläre das und werde das regeln zwischen euch und alles wird wieder gut. Aber guckt euch an, was Jesus sagt. Er sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? You know, he has given us his own job to do. Hat uns seine eigene Aufgabe gegeben. Our focus should be on what he wants us to do. Unser Fokus sollte auf dem liegen, was you see, it's not about brother and brothers. Certainly brothers and brothers. Es geht nicht darum, Geschwister zu versöhnen. You know, in Romans 5, we are there today. Römer 5. Where he said, there's peace because of Jesus between God and man. Es gibt Frieden wegen Jesus Christus zwischen Gott und Menschen. There's peace because of Jesus between God and man. Es gibt Frieden wegen Jesus Christus. If you have peace with Christ, wenn du Frieden hast mit Christus, you have peace with your brother. Bist du auf Frieden mit deinem Bruder. You have peace with anybody. Bist du auf Frieden mit Leuten. You know, yeah, Jesus did not say, okay, it is true. Let me settle it. Jesus hat nicht gesagt, okay, ich kläre das. Sondern nein, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gemacht? Because that is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. My job is to settle you. Meine Aufgabe ist, mich, ist euch mit if Gott you zu versöhnen. Settle with God, wenn ihr euch mit Gott versöhnen könnt, dann könnt ihr euch mit jedem versöhnen. Okay, who understand it? Praise the Lord. Halleluja. Vers 15. But he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possessed. He said, don't fight for property. Kämpf nicht um Besitz. Your life is not about things. Dein Leben how many house, how many car. Hängt nicht von deinem Überfluss ab. It's not about how many property you have. Und wie viele Gegenstände du hast. Then he told them a parable of somebody. Dann ein Gleichnis erzählt. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. You know, you can have wealth without Jesus. Du kannst Reichtum haben ohne Jesus. You don't need to come to Jesus to be rich. Du musst nicht zu Jesus kommen, look reich at the wealth, the wealth of the people that are even rich in this world. They don't have Jesus. Schau dir die Reichen dieser Welt an, sie haben Jesus nicht. You know, if you are looking for wealth, don't come to Jesus. Wenn du nach Reichtum suchst, you can go to Jesus. Satan. Du kannst zum Teufel gehen und er kann dir Reichtum geben. He said that the ground of a certain rich man brought forth plentiful, a lot of money, a lot of food, a lot of money. Viel Frucht, viel Geld. This man is without Christ. Dieser Mensch ist ohne Jesus Christus. That's what for all he was having plentiful. Aber dennoch hatte er Überfluss. You don't need Jesus to have money. Du brauchst nicht Jesus, um Geld zu haben oder um zu heiraten, Kinder zu bekommen. Prostituierte kriegen auch Kinder. You don't need Jesus to have them. Du brauchst Jesus nicht, um diese Sachen zu haben. To inherit Christ's kingdom. Aber um das Königreich von Christus to zu erben, with the Lord at the end, um am Ende beim Herrn zu sein, you really need him. Dafür brauchst du Jesus. What shall it profit you? If you gain the whole world, denn was bringt es if everything here belong to you, wenn er die ganze Welt gewinnt, is so beautiful. Aber everything deine, is verliert. Deine Wohnung ist so wunderschön und alles. Everything, your job, your money is coming. Dein Kleiderschrank ist voll und your soul dein Konto ist niemals leer, aber deine Seele ist leer. Da ist Jesus Christus nicht zu finden dort. You know, when we travel with plane, when we went to Nigeria, hast du mit dem Flugzeug geflogen sind nach Nigeria? I now know that money, there are things that money cannot do. Habe ich verstanden, dass es Dinge gibt, die Gott, die Geld nicht lösen kann. You know, that plane, for it not to fall, money cannot stop it. Dass dieses Flugzeug nicht abstürzt, es hätte kein Geld dieser Welt aufhalten können. You know that you are the richest person there. Dass du die reichste Person in diesem Flugzeug bist, in der ersten Klasse, wird das Flugzeug vom Abstürzen nicht aufhalten. Praise the Lord. Halleluja. Let us choose Jesus. Lass uns Jesus wählen. Let us choose him. Lass uns ihn wählen. The world, they will be against us. Die Welt wird gegen uns sein. The world will fight us. Die Welt wird uns bekämpfen. Mothers, father, friends will fight us. Eltern, Freunde, Geschwister werden uns bekämpfen. He did not say without persecution. Aber er hat uns vorgewarnt. Er hat gesagt, wir werden sein Königreich erben, aber nicht ohne Verfolgung. Whatever you leave for me, mother, father, immer, whatever it is, wir für ihn zurücklassen, wird mit Verfolgung kommen. Markus 10 lesen wir das. There will be persecution. Es wird Verfolgung geben. Choose me. Aber entscheide dich dennoch für mich. You will never regret it. Und du wirst es niemals bereuen. How do you surrender your loved one to him? Wie übergibst du deine, deine Geliebten Jesus Christus, indem du dich für Jesus Christus entscheidest? If you choose them, you just love yourself. Aber wenn du dich für so deine Geliebten entscheidest, liebst du dich selbst und hast you sie. Hate them so much. Du hast sie. You know, in the world, people may even see you as the one that loved them. Auf der Welt würde man eigentlich denken, dass du der bist, der sie liebt, aber du liebst sie nicht wirklich. We are also love with the love of God. Wir sollten lieben mit der Liebe Gottes with the fake love und nicht mit der falschen Liebe dieser Welt. Wir lieben uns selbst und if wollen, dass wir gefeiert song, werden. Could have been dead. Wir wollen, I don't want anybody to sing my praise. Wir wollen sing das Lob. Jesus' praise. Wir wollen unser eigenes Lob haben. I want to hear from you that without Jesus I could have aber das will ich nicht. Ich möchte, dass du ohne Jesus Christus nichts hättest. Dass du so dich auf Jesus verlassen musst und nicht, dass du dich auf mich verlassen musst. It's evil. Das ist bösartig. You put yourself in the position of Jesus. Du it's setzt dich auf die Position von Jesus. You are destroying. Satan is stealing, killing, and destroying through you. Der Teufel stehlt, tötet und zerstört durch dich. Und du hast noch Zeit, Buße zu tun, wenn du noch auf Erde bist. Aber nach dem Tod kommt das Gericht. Morgen ist es vielleicht schon zu spät. Vers 17. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruit? I have a lot of food, a lot of money. Ich habe viel Geld. My Wohnung is so beautiful. Meine Wohnung ist so schön. More beautiful than the other side. Schöner als you know, we compare and contrast. Wir vergleichen. You know, I don't want to live in a house that is Satan, but it's so beautiful. Ich will nicht in einem Haus leben, was teuflisch ist, aber schön. I want to be with God's children. Ich will mit Kindern. They might not have anything, but I want to be there. Ich will bei ihnen sein. I like Moses. Wie Mose. If you can remember in Hebrew 15. In Hebräer 15. You know, the Bible said, die Bibel sagt, he rejects. It seems there are a lot. Put something here. Go there, please, because I want you to see it. Look at it, Hebrew 15. Hebräer 11. I want to be with those that choose Christ. Ich will bei denen sein, die sich für Christus entscheiden. Where they are might not be beautiful. Vielleicht ist der Ort, wo sie sind, nicht schön. Und das, was sie haben, ist but nicht I schön. Know they have Jesus. Aber ich weiß, dass sie I Jesus am haben. Satisfied with Jesus. Ich bin the zufrieden Jesus mit Jesus. They have. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 11. Sorry, it's not Hebrew 15. Hebrew 11. Hebrew 11. Hebrew 11. Look at from verse 25. From verse 24. He said, by faith, Moses, when he came, he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. You know, your mother, your father might even want to marry. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Deine Eltern wollen, deine Mutter, dein Vater wollen vielleicht heiraten. Und die Person, die sie heiraten, ist sogar vielleicht wohlhabend. Und ihre Lebensumstände sind wunderschön. Aber ist das Jesus Christus? You better choose Jesus. Entscheide dich lieber für Jesus Christus. That's how to surrender them. So übergibst du sie Jesus Christus. Look at Moses here. He said by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Moses refused to be called the son of a king. Mose wollte nicht der Sohn eines Königs genannt werden. Obwohl dieser Ort ihm schön ist und es ihm zustehen würde und niemand das verweigern würde. But I thank God for Moses, aber ich danke Gott für Mose, because his focus was so much God. Weil sein Fokus war auf Gott. He rejected the world. Er hat die Welt verweigert. Aber heutzutage würden viele von uns das Böse akzeptieren wegen dem Geld. Then in verse 25 says, choosing rather to suffer affliction with the people of God. I choose rather to suffer with God's children than to enjoy evil with the sinners. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Die glauben, Christus nicht zu haben. Die meinen, ihr eigener Gott zu sein. Sie fliehen vor der Wahrheit. Sie hassen auch die Menschen, die Wahrheit predigen. Sie akzeptieren Leute, die ihnen Lügen vorpredigen, die ihnen das predigen, was sie hören wollen, was sie lieben zu hören. It's like choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Can you get it? You better choose to suffer with God's children. Entscheide dich lieber, mit Kindern Gottes zu leiden, wenn es Leid bedeutet. If it means staying the cold. Wenn es heißt, in der Kälte zu bleiben. If it means staying without money. Wenn es heißt, ohne Geld zu sein. Entscheide dich für Jesus. If it means you're hungry, don't be hungry. Wenn es heißt, hungrig zu sein. If you look at Moses, he said, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Are we there, please? Than to enjoy the pleasure of sin for a season. To enjoy with Pharaoh. Ja, mit den Kindern Gottes zu leiden, als mit dem Pharao und seinen Leuten zu feiern. Entscheide dich lieber für Jesus. Vers 26. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Can you get it? Jenny, can you help us to read verse 26, chat? Der die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Today we will choose Egypt instead of choosing Christ. Heute würden wir uns für Ägypten entscheiden als für Christus. We will embrace Egypt instead of embracing Christ. Why? That place is warm. That place is money. That place is beautiful. Versorgung ist. You know, if this place is not working, I go there. Weil dort you have a choice. You have. You always have a choice. Du hast immer eine Wahl. There's always a way out for you. Immer ein Plan B. You always, somebody that is looking for excuse. Jemand, der eine Ausrede sucht. Muss dich danach suchen, weil der Teufel hat genug Ausreden für dich, weshalb du dich nicht für Jesus entscheiden kannst. Genug Gründe für dich. The reason why you will reject the house of God. Weshalb du Gottes Haus verweigerst. The same mistake that you made years upon years ago, you keep on making it. Die gleichen Fehler, die du jahrelang tust. If you keep on repeating the same mistake, that is no longer mistake. Wenn du deine Fehler immer wiederholst, sind es nicht mehr Fehler, sondern deine Lebensweise. You refuse to choose Jesus. Du weigerst dich, dich für Jesus zu entscheiden. He said you choose. Wir müssen uns entscheiden. Not say mother should choose for you. Und nicht Mütter oder Väter or friends, oder Freunde sollen für uns entscheiden. Sondern wir selbst müssen für uns entscheiden, wem wir gehorchen. Who you choose, who to allow wir müssen entscheiden, live you and live through you. Wen wir durch uns hindurchleben lassen. I thank God for Moses here. Ich danke Gott für Mose hier. Receive the reproach of Christ, greater riches. Though that of Christ there is nothing yet, but it's greater riches. Obwohl der von Christus das nichts, aber dennoch hat er sich dafür entschieden. Don't of Christ, I cannot even see any reason to be there. But I believe anything with Christ is good. Deshalb ich da bin, aber ich glaube, dass alles, was mit Christus ist, gut ist. No, the other side might even be better. Die andere Seite ist vielleicht gerade besser. You see, the other side of Egypt might even be so beautiful. Ägypten ist vielleicht ganz schön. And the other side nothing, but Moses chose to be with Christ. Aber Mose hat sich entschieden, mit Christus zu bleiben. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 27 said, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, as seeing him who is invisible. He was not afraid of man. You know, some of us are afraid of mother, afraid of father, afraid of friends, afraid of, you know, we because of them, we keep on choosing evil. Wegen ihnen entscheiden wir uns ständig für das Böse. Yeah, Moses was not afraid of the king. Mose hatte keine Angst vor dem König. For he endured, as seeing him who is invisible. Er hielt sich an den Unsichtbaren. He could see what this world cannot see. Er konnte das sehen, was die Welt nicht sehen konnte. Who they cannot see can see. Das, was die Welt nicht sehen konnte, kann sehen. World cannot see Jesus today. Die Welt kann Jesus nicht sehen. Then can you see him? Aber kannst du ihn sehen? And can you choose him? Kannst du dich für ihn entscheiden? Praise the Lord. Halleluja. Let's leave this. Amen. Amen. Then go back to Luke 12. Lukas 12. We go through them with, okay, just some minutes now. Praise the Lord. Halleluja. Verse 18. And he said, 18. This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will be. There I bestow all my fruit and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. You know, there's time, sometimes when we say this, when we just see everything moving so beautiful, wenn alles so gut läuft, everything so moving, is moving in the right direction that we want them to move. Alles läuft in die richtige Richtung. And we believe that we are just on top. Wir glauben, wir sind am Kopf. But God said, verse 20, unto him, thou fool, this night your soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? All the money that you have worked for. Das ganze Geld, wofür du gearbeitet hast. All the others good, all the clothes, all the, what God named them, the flower that is so beautiful. Die Wohnung, die so schön ist. All the plans. All die Pläne. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. He wants us to be rich towards God. Er möchte, dass wir reich sind für Gott. Praise the Lord. Halleluja. Go to Luke 10 this time again. Lukas 10. And let us go to that of Martha, Martha. Quickly finish it. Amen. Amen. You know that you have a sister and a brother, and you go to the same church does not make you even the same. Dass du mit deinen Geschwistern in die Gemeinde gehst, macht dich nicht eins mit ihnen. You know, here, two sisters, zwei Schwestern, listening to Jesus, hören Jesus zu. But one, Jesus said, is great. Eine von den anderen, einen sagt Jesus, dass sie großartig ist, und die andere etwas übersieht, etwas let us read it from 20, falsch macht. 38. Lukas 10, Vers 38. Now it came to pass, as they went, and they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Jesus was preaching to both of them. But Martha was cumbered about many servants, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? You know, it was through here we went to the other side, that is Luke 12, that Jesus is not after the natural, but after the spirit. Und durch diese Stelle sind wir zu Lukas 12 gegangen, dass Jesus nicht hinter dem Fleisch ist, sondern hinter dem Geist her ist. He's not after this natural. Und hinter dem natürlichen. Flesh and blood, after this spirit. Nicht hinter Fleisch und Blut, sondern hinter dem Geist. Because he knows that the flesh and blood profited nothing. Er weiß, dass Fleisch und Blut nichts bringen. It is the spirit that quickens. Es ist der Geist, der lebendig macht. It is the spirit that gives life. Der Geist, der Leben schenkt. So it's after what gives life, and not after what profited not. I said, Lord, don't know that care that my sister have. You know, don't you care? I thought that my sister is not even helping me. Bid her, therefore, that she help me. You know the love of this world. Liebe dieser Welt. Don't you care that my sister does not help me? Kümmert es dich nicht, dass sie mir nicht hilft? You know, I thank God for Jesus. Ich danke you know, Jesus. He could have said, okay, it's true. Go and help your sister. Sie sagen können, okay, the natural Lord. Gehen, hilf deine Schwester. Das ist die natürliche Lord. What we will learn, we will settle today. We will talk. We are coming. But Jesus refused to come in. Aber Jesus hat sich darauf nicht eingelassen. He said, I am not after the outside, but after gesagt, ich the bin nicht inside. Hinter dem Äußerlichen, sondern im Inneren. So deswegen ist meine Botschaft anders. Es geht um den Geist. You know, anything of the spirit takes time to mature. Alles vom Geist braucht Zeit, um rauszukommen. Because man don't understand the Weil der of the Mensch die geistlichen Dinge nicht versteht. You know, when God told Abraham, als Gott zu Abraham gesagt he hat, changes his name from Abra to Abraham, dass er seinen Namen ändern wird. From the natural to the spiritual world. Von einem natürlichen Namen zu einem geistlichen Namen. From Abraham to the father of many nations. Von Abraham zu Abraham, dem Vater vieler Nationen. You see, from the flesh to the spirit world. Vom Fleisch ins Geistliche. He wanted the spirit world to come into his mind. Er wollte, dass das Geistliche in seine Gedanken kommt. You know, your spirit is already that of Christ. Dein Geist ist Christus. But your mind. Aber deine Gedanken need that spirit. Brauchen diesen Geist. And that's why the name of most of Abraham was changed. Deswegen wurde der Name von Abraham so that he cannot believe what is in the spirit cannot come damit er glauben kann, dass das, was in seinem that reflects have to be erased auch from physischen the ist. You know, until we get away with that flesh. Das wir weg that we keep Fleisch, on erasing in our mind. Dieses Fleisch, das wir immer wieder akzeptieren in unseren Gedanken. We can never get that of Christ. Erst dann werden wir die Ergebnisse He's von Christus looking for bekommen. Way to come out. You know when baby want to come out. Wenn ein Baby rauskommen will. You see, it's pushing. The mother is laboring. The baby is laboring to come out. Und die Mutter drückt auch. So also the victory you have in your spirit is laboring to come out. Dieser Sieg will rauskommen. But there's something blocking it. Und es gibt etwas, was es blockiert. Deine Gedanken, die immer noch Fleisch und Blut sind. Allow it to be spirit. Lass zu, dass es Geist ist. Allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. You know, I have Jesus, but I am careful for many things. Ich habe Jesus, aber ich mache mir Sorgen um viele Dinge. You see, I have Jesus. No, when they talk about Jesus, I'm dead. But I am careful for many things. Aber ich mache mir Sorgen um viele Dinge. You better allow it to be Jesus alone. Lass zu, dass es Jesus allein ist. Leave those things that you are careful about. Lass diese Dinge, über die du dir Leave Sorgen those machst. Things that bother you so much. Die Dinge, die dir so viele You see, allow Jesus to replace that place Lass that he Jesus wants to be ersetzt in deinem Herzen. Instead of thinking those problems, think dass du of immer Jesus. Diese Probleme denkst, denk an Jesus. Instead of meditating on those things, you know what we don't have, you know. How am I going to get my mate? How am I going to have my children? How am I going to have the money? How am I going to, you know, instead of meditating on those things, just meditate on the Lord. Schaut, dass du über diese ganzen, an diesen über diesen Mangel meditierst. Meditiere lieber über Jesus Christus. He said, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. And Mary has chosen that good part. Choosing it, choosing me. Maria hat sich für mich entschieden. With me. Allein mit mir zu sein. I forget about the worries. Und die Sorgen zu vergessen. Wie sie leben werden. That should not bother you. Allow it to bother Sorgen Jesus. Lass du es Jesus kümmern. I don't know if somebody is understanding me. Allow it to bother Jesus. There's somebody that fight for you. There's somebody that bothers for you. Kämpft, der sich Sorgen macht um dich. Allow him to bother Jesus. Lass du das Jesus he wants you to rest on him. Er möchte, dass du dich auf ihn ausruhst. And that's why he said, come unto me. Und er sagt, komm zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. And I have a lading. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Leave those things. Lass diese Sachen los und akzeptiere mich allein. Ich bin groß genug. But one thing is needful. And Mary has chosen that good part, which shall not be taken away from her. The Lord revealed this very place to me years ago. He said, what he has given me, no man can take it away from me. Er hat mir diese Stelle selbst schon offenbart und mir gesagt, das, was er mir gegeben hat, kann mir niemand wegnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass diese Stelle hier in der Bibel steht. Praise the Lord. Halleluja. One thing is needful. And Mary has chosen that part. You know, Moses chose that part also. Mose hat sich dafür auch entschieden. The part of God. Ein Teil Gottes. The part of Jesus. Für Jesus. Though there is nothing to choose there. Obwohl er nichts ist. No. Moses was not supposed to choose. He was supposed to choose Egypt. Mose hätte sich für Ägypten entschieden. You know, Egypt is where the palace is. Weil da der Palast ist. Yeah, beautiful things there. Dort sind schöne Dinge. There are things you can get. You know, that is, you know, the people will see you as a big boy, big girl. Leute, erachten dich als jemand Großes, als jemand, der es geschafft hat. Not choose by flesh. Aber entscheide dich nicht choose the spirit. Durch das Fleisch, sondern durch den Geist. Don't be like Lot. Sei nicht wie Lot. You know, is it Lot? No. Yeah. That is Abraham and Lot. Abraham and Lot. Abraham and Lot. You know, Abraham, he was going to choose. He's supposed to choose first. Abraham sollte zuerst entscheiden. But he told Lot. Aber er hat zu Lot gesagt. Because Abraham so much depend on God. Weil Abraham sich so sehr auf Gott verlassen he hat. Never see the flesh as the source. Er hat nicht das Fleisch als never see that job as the source. Er hat nicht diese Aufgabe he als Quelle gesehen. God is the source. Er glaubt, dass Gott die Quelle and ist. That's any job we are doing today. So jede Arbeit, don't die see that job as your source. Sieh diese Arbeit nicht als you deine see Quelle. That job as your source, it's dead. Wenn du diese Arbeit als deine Quelle siehst, ist es tot. See Christ as your source. Sieh Christus als deine Quelle. So because of that, he was able to tell the junior, you choose first. Deswegen war er in der Lage. Who can get it? Zu seinem Neffen zu sagen, du entscheide dich zuerst. No, that is so small before him. He said, you choose. Du entscheide zuerst, welche Seite du nimmst. But Lot chose Sodom and Gomorrah. Aber Lot hat sich für Sodom und Gomorra because entschieden. Because of the five senses. Wegen den fünf Sinnen. The land that was full of sin. Das Land, was voll von Sünden war. Land was a fertile land. Aber das Land war ein fruchtbares you can Land. See everything. All the trees, everything was so big there. Just like I thank God for Moses refused to choose Egypt. Genau wie Moses, der sich aber geweigert hat, sich für Ägypten zu entscheiden. Egypt. Aber Lot hat sich für Ägypten entschieden. You know what happened later. Wir wissen, was passiert ist später. He lost his wife. Hat seine Frau verloren. And what happened later? You see, later, you know, you can see that line. What happened? The children sleeping with their father. Und dass seine Kinder so sogar mit ihm geschlafen haben. Praise the Lord. Halleluja. Let us learn to choose Jesus. Lasst uns lernen, uns auf Jesus zu verlassen. He is the only one that can satisfy us. Er ist der Einzige, der uns zufriedenstellt. No money can satisfy us. Kein Geld kann uns zufriedenstellen. No father can satisfy kein Vater kann uns zufriedenstellen. No keine you Mutter. Know who you give today, we praise you. Wenn but tomorrow, if you are no longer giving, segnest, der wird no dich loben. Of your aber wenn du morgen diese Prüfung nicht segnest, dann gibt es kein Lob mehr. Allow the praise that they are singing should be Christ alone. Aber das Lob sollte an Christus allein gehen. It's Jesus that is their savior and not you. Jesus ihr Retter, nicht du. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. a little time we still have. Let us go to James 1. Jakobus 1. See, the lukewarm, the hot, the cold, three things there. Heiß, kalt und lauwarm. The lukewarm. Die lauwarm. The lukewarm, you can also call it a double-minded. Und auch die Zweigesinnten. The lukewarm can also be called a double-minded. Today, they rejoice in the Lord. Tomorrow, will they be with the Lord. Heute freuen sie sich im Herrn, aber was ist mit morgen? James, the book of James. Jakobus 1. From 2 to 8. He said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. You know, it's for you. Christ is just everything for you. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Wenn für dich Christus alles ist. When it is Christ for you in all we run. Wenn es in allem Christus ist. Whatever problem that comes. Egal was das Problem ist. He said, count it as joy. Achtet es als Freude. If your focus is Christ alone. Wenn dein Fokus Christus allein ist. If it is not about things for you. Wenn es nicht um Dinge geht, sondern Christus alleine. My brethren, count it all joy when you fall into a diverse temptation. Anything that comes. Alles was kommt. Just rejoice in the Lord. Freut euch im Herrn. You know, Romans 8, it says, all things work together for good for those that love God and to those that are called according to his purpose. Alles wirkt zusammen zum Guten für die, die Gott lieben und nach seinem Willen berufen sind. It says, knowing this, verse 3, that the trying of your faith worketh patience. How your faith work is by patience. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ohne Gottes Geduld kann dein Glaube nicht funktionieren. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entirely wanting nothing. How patience have his work? How patience work? Wie Geduld arbeitet. You are satisfied with Jesus. Du bist zufrieden mit Jesus. Understand it. Her patience work in Christ's kingdom. Wie Geduld wirkt. It's not desiring things, it's to be satisfied with Jesus. Ist nicht, dass man sich Dinge wünscht, sondern dass man zufrieden ist mit Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You see, entirely wanting nothing, that you are satisfied with Christ alone. Dass es euch an nichts mangelt, weil ihr Jesus Christus habt. Whatever comes or not. Immer kommt oder nicht kommt. I am after Christ. Mir geht es um Jesus Christus. Und ich um Dinge. Und so kann unsere Geduld arbeiten. Praise the Lord. Halleluja. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally. And unbraid it not, and it shall be given him. Our wisdom is Christ today. Unsere Weisheit ist Jesus Christus. You see, how to have wisdom is by choosing Christ. Wir haben Weisheit, indem wir uns für Jesus Christus entscheiden. You know, when things come, if you want to, you just look at it and choose Christ. Wenn Dinge auf uns zukommen, Entscheidungen. Like Moses, for example. Entscheide nach Jesus Christus, wie zum Beispiel Mose. Er hat die Weisheit Gottes benutzt. He did not choose Egypt. Er hat sich nicht für Ägypten entschieden. He chose God's children. Er hat sich für, Kinder, für die Kinder Gottes entschieden. Praise the Lord. Halleluja. He refused to choose Egypt. Er hat sich geweigert, so beautiful. Sich für Ägypten Money zu entscheiden, weil er überall das you Geld need ist. To suffer, don't need to be hungry, weil don't need to live, nicht leidet to live oder hungert. But he chose rather to see what is invisible. Aber the natural eye cannot see. Entschieden lieber das zu sehen, was das natürliche Auge nicht Praise sehen kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Moses uses wisdom. Mose hat die Weisheit Gottes benutzt. How do you use wisdom is by choosing Christ. Wie benutzt du Weisheit, indem du dich für Jesus entscheidest? Praise the Lord. Halleluja. And let him ask in faith, not in wisdom. It's not Christ today, tomorrow you are choosing the other side. Es ist nicht heute Christus und morgen entscheidest du dich für Who was anderes. He's not Christ today. The next minute is something else. When it's going to get tougher, Minute, you are choosing, you are deciding. You are making up your mind to go to the other side. Wenn es auf einmal wieder knapp und brenzlig wird, gehst du wieder zurück nach Ägypten. You know, Satan knows your gauge. Der Teufel kennt deine Entschlossenheit. He knows that there is a place that you will say no to Jesus. Er weiß, come to him. Wie lange man das strecken keep muss. He knows that in your heart you see how it is for him. But if he sees, if he knows that there is no way out, aber wenn er weiß, dass er nichts machen kann, egal wie sehr er zieht und drückt, dass es nichts bringt, dann wird er fliehen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. But let him ask in faith, verse 6, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. You know, it's not today Jesus. The next thing, when after some weeks, will he continue to be Jesus for you? Wird es nächste Woche auch noch Jesus für dich heißen? You know, next month will this continue to be Jesus? Wird es nächsten Monat next auch noch year Jesus will this continue to be Jesus? Nächstes Jahr. You know, as he go, you know, Abraham have to wait for 20-something years to get Isaac. You know, can you wait for 20-something years more? Mose muss mehr als 20 Jahre warten. Kannst du so lange warten? Can you wait for 20-something years more? Kannst du 20 Jahre mehr warten? Need. Der Teufel weiß, ob du ein Limit he hast. Push it a little bit harder. He knows that after pushing and pushing, you get up. Und er weiß, dass pushing. Umso mehr er drückt, umso mehr wird er dir den Willen Gottes ausreden. Can you wait for 20-something years? Kannst du 20 Jahre warten? I say, Lord, it's all about you. Und sagen, Herr, es geht just mir like um dich, Abraham. Wie Abraham. You know, he was called the father of faith. Aber der Vater des Glaubens. Vers 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Somebody that is up and down. Jemand, der immer wieder somebody that is lukewarm. Lauwarm ist. That is not here, is not there. Nicht hier, nicht da. No, you know, you can be in the church today. You know, it's not sure of Sunday coming. Person kann heute in der Gemeinde sein, aber weiß it's nicht, ob sure am Sonntag da sein wird. Sure sie ist sich nicht sicher. You know, God was so proud of Job. Gott war so stolz auf Hiob. He knew Job. Er kannte Hiob. And he boasted of Job to Satan. Und er hat bei dem Teufel über Hiob geprahlt. Will you allow God to boast of you? Lässt zu, dass Gott über dich prahlt. That to say, I know my son. Ich kenne meinen Sohn. He will not. Leave me. Er wird mich nicht verlassen. Just like I promise her, I will not leave her, I will not forsake. Genauso wie ich ihr. Or him, I will not leave him, I will not forsake him. You know, it's the same thing. I believe he will not leave me, will not forsake me. Ich glaube, dass er mich nicht verlassen wird. Sure aber heute ist sich Gott nicht sicher über uns. Yeah, hallo, it's up and down. Wir sind immer so hin und her geworfen. So zwiegespalten. Today we can be dancing in the church. The heute tanzen wir in der Gemeinde. Will it continue? Aber werden wir auch nächste Woche noch tanzen können? Will it continue? We can continue with Christ. Kannst du weitermachen mit Christus? Is in the church is Christ. Can outside in der Gemeinde Christ ist es Christus, kann es auch draußen Christus sein. Outside is you. Aber, oder ist es draußen du selbst? Das Leben nach der Gemeinde. After church is all about you. Nach der Gemeinde ist es um dich. That's aber not in der Christ Gemeinde kingdom. Geht es um Christus, aber es ist nicht das Königreich Gottes. That's not Christ kingdom. Christ kingdom is church. It's you in the church and outside the church is also there. Both in and out. Das Königreich Gottes ist in der Gemeinde und außerhalb Gemeinde lebendig. It's like the natural blood. Es ist wie das natürliche Blut. You carry your natural name everywhere. Du trägst deinen natürlichen Namen überall. You don't answer that name at home alone. Du heißt nicht and nur zu Hause something so, else outside. Und heißt draußen irgendwie anders. I don't know if you understand. So also is Christ's kingdom. So ist auch das Königreich. Allow Christ to be the same for you weißt in the church and outside der gleiche für dich außerhalb der Gemeinde und in der Gemeinde. Your mother or your father, I'm not saying hate them. Sage nicht, dass du deine Eltern hassen sollst. Du sollst sie lieben. Love them with his own love. Der Herr will, dass du sie liebst mit seiner Liebe. Where you are always there for them to tell them the truth. Wo du immer da bist, um ihnen die Wahrheit zu sagen. I'm not them. No, you compromise. I keep on joining them. I keep on joining them in different ways, you know. Und ein Destroyer ist da. Und ein Zerstörer ist da. Destroyer ist da. Ein Zerstörer ist da. He's always there. Don't give him time. Gib ihm keine Zeit. Praise the Lord. Halleluja. The Lord said, if you are not cold or hot, he will spit you out. Der Herr sagt, wenn du nicht heiß oder kalt bist, werde ich dich ausspeien. A lot of us, we are just lukewarm. Viele von uns sind einfach lauwarm. You know, they want to convince you of being a child of God. There's no evidence. Es gibt nichts, womit sie beweisen können, dass sie Kinder Gottes sind. If they want to say you are of Christ, there's no evidence to convince you to put you in prison for being a child of God. Keine Beweise. Because you are neither cold. Weil du nicht heiß und auch nicht kalt bist. Praise the Lord. Halleluja. Revelation 3 said I will spit you out. Offenbarung 3 steht, dass du ausgespuckt wirst. You are neither cold, you are weil du nicht heiß und nicht kalt bist. Neither cold, neither hot. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Revelation 3 again. John will help us to read here. Offenbarung 3. Verse 16. Vers 16. Oh, read 15 and 16. 15 und 16. Dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. He said, I will spit you out. Ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. He want us to be in his mouth. Er will, dass wir in seinem Mund sind. You judge your life today. Richte dein Leben See heute. Your life today. Schau dir dein Leben an. Are you hot bist du heiß or cold for Jesus? Oder kalt für Jesus? Oder bist du lauwarm? Und wirst ausgespuckt, wenn du nicht schon ausgespuckt wurdest. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we close from there, please. We close. We continue.